gestellt wohl hat. Wer kennt es schon? Der Sieger will Kürziel. Er doch nur für eins, für sein Deutschland fiel. Seine Zeit im Mai, das Wetter klar und schön, gerüstet und bereit, für den Frieden vorzugehen. In die Ungewissheit flog er fort, für das Ende von allem Leid, für den Frieden im Abendland, sicher zum Tod bereit. Vaterland mit seinem Flug nach England, Rudolf Hess, Märtyrer des Friedens. War er in Spandau der letzte Mann, der auch die Knechtschaft nicht gewann, Rudolf Hess, Märtyrer des Friedens. Sein wahres Ziel verkannt. Die Bande um Churchill, dumm und feig, rieb sich schon die Hand. Die lange Zeit der Gefangenschaft in England nun begann. Doch es sollte noch schlimmer kommen für Deutschlands treuesten Mann. Tribunal, trotz der gereichten Friedenshand, das Urteil war fatal. Ist er zwar dem Tod entronnen, doch zu welchem Preis? Doch unverklungen ist der Schrei nach Rache, wie wohl jeder weiß. Vaterland mit seinem Flug nach England, Rudolf Hess, Märtyrer des Friedens. War er in Spandau der letzte Mann, er auch die Knechtschaft nicht gewann, Rudolf Hess, Märtyrer des Friedens. Er ist ein Held fürs Vaterland mit seinem Flug nach England, Rudolf Hess, Märtyrer des Friedens. War er in Spandau der letzte Mann, er auch die Knechtschaft nicht gewann, Rudolf Hess, Märtyrer des Friedens.